Herzlich willkommen zum dritten Erasmus-Cast. Ich habe wieder zwei Gäste und unterhalte mich über das Studieren im Ausland. Zum einen ist das Nolwenn. Hallo Nolwenn. Hallo. Wo kommst du her? Also aus Paris, also in Frankreich. In Frankreich? Und du bist gerade in Potsdam schon zum zweiten Mal, ne? Ja, also vor 2 Jahren war ich schon da und letztes Jahr war ich zurück in Frankreich und also dieses Jahr bin ich zurück in Potsdam. Okay. Und mein anderer Gast ist Rebecca. Hallo Rebecca. Hallo. Wo warst du denn? Ich habe in Frankreich ein Erasmus-Semester gemacht in Rennes in der Bretagne. Und sonst studierst du aber in Potsdam? Genau, ich studiere eigentlich in Potsdam. Ja. Und das heißt, wir können schon erkennen, es geht um Frankreich dieses Mal. Land, wo ich auch noch nie gelebt habe oder studiert habe und nur Urlaub war. Und deswegen bin ich auch gespannt, was ihr mir erzählen könnt. Fange ich mit an. Der andere Rebecca, du studierst was in Potsdam? Ich studiere Psychologie in Gol. In Gol, dem Campus ganz im Westen. Wann hast du damit angefangen? Ich habe 2005 Abi gemacht und habe direkt danach angefangen zu studieren. Mhm. Und wann warst du dann in Frankreich? In Frankreich war ich letztes Jahr, also 2008, das Wintersemester 2008-2009. Wie kamst du darauf, auf Frankreich? Ich habe an der Schule nur Englisch und Französisch gelernt, als die Sprachen, die man auch sprechen kann. Und habe gesagt, dass ich England nicht so spannend finden würde, weil ich ziemlich gut Englisch spreche. Und ich wollte, dass mein Auslandsaufenthalt für mich vor allem Sprachzugewinn sein wird. Und deswegen kam dann für mich auch nur Frankreich in Frage, obwohl meine Französischkenntnisse wirklich nur rudimentär waren. Also hast du da vorher einen Sprachkurs gemacht oder hast du... Nein, gar nichts. Ich habe Französisch 3 Jahre lang an der Schule gelernt und das war alles. Und dann habe ich ein bisschen vorher selbst ein paar wichtige Vokabeln wiederholt, aber das war's dann. Ansonsten war es ein Sprung ins kalte Wasser. Mhm. War das denn schwer, dann einen Platz zu kriegen für Frankreich? Nein, für Frankreich gar nicht. Ich wollte ursprünglich eigentlich in die Schweiz, aber die Schweiz ist nicht in der EU, deswegen greift dann nicht das Erasmus-Programm. Und ich hatte zusammen mit meinem Erasmus-Koordinator von meinem Institut, der sehr, sehr hilfsbereit war, versucht, nach Lausanne zu gehen, am Genfer See. Das hat aber leider überhaupt nicht geklappt und die organisatorischen, verwaltungstechnischen Hürden waren einfach riesig. Und irgendwann, nach mehreren Monaten Vorbereitungszeit, in denen wir keinen Schritt weiter waren, hat er mich gefragt, ob ich nicht doch lieber nach Frankreich gehen möchte, weil er dafür noch einen Platz frei hätte. Und damit bin ich einfach am nächsten Tag zu ihm ins Institut gegangen, er hat mir den Zettel unterschrieben und so bin ich nach Frankreich gegangen. Warum wolltest du denn eigentlich eher in die Schweiz, in die Französischsprache? Ich wollte ein bisschen was anderes ausprobieren und wichtig für mich war auch, dass meine Mutter aus Baden-Württemberg kommt. Meine Mutter ist an der Schweizer Grenze geboren worden. Und da wohnt auch meine Familie. Das heißt, hättest du es nah nach Hause gehabt, oder? Genau, ich hätte sozusagen in den Ferien zwischendurch zu meiner Oma und meiner Tante fahren können, ja. Ah ja, ja, praktische Gründe. Also, genau. Ich glaube, man muss sich ein Jahr vorher darum kümmern oder ging das bei dir schneller? Naja, also für Lausanne hatte ich angefangen, mich im Oktober zu bewerben, also im Oktober davor. Das lief dann ein halbes Jahr bis im April und ich habe mich deswegen dann also erst im April 2008 für Frankreich beworben, aber das war ein offener Restplatz, also insofern habe ich nicht das reguläre Verfahren durchlaufen, aber regulär wäre es so gewesen, dass ich mich im Dezember, also ein Dreivierteljahr vorher hätte bewerben müssen und hätte dann bis zum April auf die Zusage warten müssen, aber ich bin eben erst als Nachzügler dann im April gekommen. Und das heißt, 2008, du hattest dann schon 3 Jahre studiert in Potsdam? Ich hatte bereits 3 Jahre. Warst du damit schon mit Bachelorabschluss fertig, oder? Also ich studiere noch auf Diplom, aber ich hätte meinen Bachelor bereits gehabt. Ja, ich hatte meinen Vordiplom nach 2 Jahren erfolgreich abgeschlossen und hatte dann bereits das erste Jahr vom Hauptstudium auch fertig, ja. Also warum dein Bachelor, wenn du auf Diplom studierst? Nee. Ich hätte meinen Bachelor gehabt, wenn ich auf Bachelor studieren würde, okay. Tue ich aber nicht, genau. Also das heißt, du wolltest schon erst quasi nach dem Vordiplom ein Auslandsjahr machen, also nicht vorher, oder? Wenn man es ganz genau nimmt, hatte ich mich eigentlich schon ein Jahr vorher mal auf einen Erasmus-Platz beworben, aber damals wollte ich noch nur nach England gehen und den Platz hatte ich nicht bekommen. Okay. Gut, dann warst du in Rennes im Oktober 2008. Wie fing das dann an, wie kamst du da an und wie waren die ersten Tage? Der erste Tag war furchtbar, oh Gott, das war ganz schrecklich. Ich bin ganz, ganz früh aufgestanden, bin den ganzen Tag, irgendwie morgens um 7 ging mein Flug von Schönefeld, dann irgendwie noch den halben Tag im Zug verbracht, von Paris bis Rennes mit dem Zug. Bin dann dort irgendwie angekommen mit meinen ganzen Sachen, das hat alles nicht so funktioniert, wie ich das wollte. Wir hatten dann noch einen Zwischenfall am Flughafen, da musste ein Koffer gesprengt werden, dadurch hatte sich alles verzögert und ich war völlig aufgelöst und aufgewühlt und kam dann da irgendwie an und habe im Studentenwohnheim gewohnt. Ich habe in in Rennes im La Tour de Normandie gewohnt. Jeder, der mal in Rennes studiert hat, kennt ihn, denn das ist ein sehr, sehr großer Turm wirklich. Der hat gleich 14 Stockwerke mit 25 Studenten pro Stockwerk. Das ist ein Hochhaus als Studentenwohnheim. Ja, genau. Und das Ding ist irgendwie von 1942 oder so und ist auch seitdem nicht neu gemacht worden. Und so sieht es eben auch aus. Und ich komme dann da in mein winzig kleines Zimmer, voll bepackt mit meinen Sachen nach über 12 Stunden Fahrt. Und dachte einfach nur, das darf nicht wahr sein. Mit offenen Rohren an der Wand und dunkler, holzvertäfelter Einrichtung. Das ganze Zimmer wirkte unheimlich beengend und ungemütlich und überhaupt nicht einladend. Und dann dachte ich, naja, okay, mal gucken, wie so die Küche aussieht. Ja, noch schlimmer, kann ich dazu mal sagen. In der Küche standen dann 4 Kühlschränke, eine Mikrowelle, eine Spüle und 2 Elektroherdplatten. Das war's. Keine Stühle, keine Tische. Kein Bild an der Wand, keine Farbe in diesem gesamten Gebäude. Für den ganzen Flur diese Küche, oder? Genau, für wie viele Leute? 25 Leute. Genau. Okay. Die Toiletten und die Duschen sahen ähnlich trist aus. Und noch dazu war das in Rennes so, dass die Erasmus-Studenten eine Woche ankamen, bevor die Franzosen ankamen. Das heißt, ich war dann auch in diesem riesigen Turm mit, glaube ich, insgesamt 20 Erasmus-Studenten komplett alleine. Ja, und dann saß ich da halt den ersten Abend alleine in meinem hässlichen Zimmer, total fertig und geschafft und musste dann eben von da aus noch schnell zum Supermarkt rennen, weil ich nicht nur nichts zu essen hatte, sondern es gab ja auch kein Geschirr oder keine Töpfe oder so, die man dort benutzen konnte. Das musste ich mir dann eben alles noch am ersten Abend kaufen. Und ja, so habe ich meinen ersten Abend verbracht. Nicht wirklich schön, ja? Nee. Wie teuer war denn dieses Wohnheim überhaupt? Das Wohnheim war dafür unheimlich günstig. Das kann man wirklich, das ist ein absoluter Pluspunkt und man hat sich hinterher auch eingelebt, keine Angst. Ich habe mit dem CAF zusammen eine Art französischem Wohngeld für Studenten 99 Euro gezahlt im Monat. Mhm. Ohne Internet. Das Internet hat nochmal 20 Euro im Monat extra gekostet. Das ist vielleicht was Besonderes in Frankreich. Man kriegt so eine Art Zuschuss zum Wohnen, ne? Egal, wo man wohnt. Auch in WGs oder... Habe ich ja schon mal gehört, ja? Genau. Ja, also bei uns war das so. Genau, du kriegst CAF, das beträgt ungefähr ein Drittel der Miete. Und das wird dir dann auch gezahlt, komplett unabhängig, soweit ich das mitbekommen habe, vom Einkommen oder vom BAföG oder vom Erasmus-Stipendium. Das hat bei uns jeder bekommen, der das beantragt hat, ja. Und als dann das Wohnheim ein bisschen voller wurde, waren da quasi viele Franzosen auf dem Flur oder waren das doch eher vor allem Erasmus-Studenten? Das war sehr durchmischt. Das ist in Frankreich ja insgesamt üblich, soweit ich das mitbekommen habe, im Studentenwohnheim zu wohnen. Der Tour de Normandie war nicht besonders beliebt unter den Franzosen, die kannten den ja schon, aber es war eben wirklich das günstigste, also wirklich die allergünstigste Möglichkeit zu wohnen. Und deswegen war es dann schon, ich würde sagen, es waren doch, also so 70% Franzosen. Und hast du auch die ganze Zeit drin gewohnt? Du hast dich irgendwie überlegt, ob du eine WG ziehst oder? Nee, habe ich nicht. Ich habe wirklich gedacht, nein, gib dem Ganzen mal eine Chance und ich habe noch nie vorher im Studentenwohnheim gewohnt und ich habe es sehr genossen hinterher, muss ich sagen. Ich habe es dann wirklich doch sehr genossen, dass man nur 3 Zimmer weiter oder ein Stockwerk runtergehen musste und dann irgendwelche WG-Zimmerpartys hatte oder in der Küche oder auf dem Flur, einfach völlig egal, wo man gerade stand oder ging. Dann die ersten Tage an der Uni, gab es da so eine Art Tandemprogramm wie in Potsdam, dass man sich irgendwie um eine kümmert hat oder... Nein, also insgesamt war die Betreuung für die Erasmus-Studenten insofern schon ganz gut, dass ich natürlich eine Anlaufstelle hatte, wo ich meinen Studentenausweis bekommen habe. Ich bin auch am Bahnhof abgeholt worden. Von wem dann? Von Studenten, also man konnte dort an der Uni, also an dem U-Bahnhof von der Uni standen Studenten. Die haben dann immer, wenn genügend Leute da waren, haben die einen zu dem Wohnheim gebracht und einem gezeigt, wie man, wo man dorthin kommt und wo das ist und haben einen ja mehr oder weniger bis zum Zimmer gebracht. Also die Formalien waren schon geregelt, das hat auch gut funktioniert. Die haben einem auch gesagt, wo man ein Konto bekommt und so, das hat alles mal sehr gut funktioniert. Die waren auch sehr nett und sehr aufgeschlossen, aber es gab ganz wenig Veranstaltungen, um sich kennenzulernen. Also ich erinnere mich an eine, so eine Begrüßungsveranstaltung und dann sind wir zusammen in Rennes, gibt es einen ganz berühmten Markt, immer samstags ist Markt, das ist auch wunderschön, kann ich allen empfehlen, die mal in Rennes sind. Und da sind wir zusammen hingegangen am ersten Samstag. Das waren aber die einzigen Veranstaltungen, die für Erasmus-Studenten irgendwie so organisiert waren. Man konnte später im Semester nochmal gemeinsam einen Tagesausflug machen, aber das Programm war ansonsten sehr beengt. So, und dann die Uni. Ich höre oft, dass es ein bisschen verschulter ist in Frankreich. Ist das so? Dass man Ob das verschult ist, kann ich jetzt so schlecht beurteilen. Ich konnte Kurse wählen, wie ich wollte. Also ich hatte überhaupt keine Begrenzung. Ich habe einfach immer gesagt, ich bin Erasmus-Student und damit konnte ich jeden Kurs belegen, den ich möchte. Egal welches Studienfach und egal welches Semester, da gab es überhaupt keine Grenzen für mich. Allerdings ist dann natürlich der Unterricht, also so habe ich ihn auch erlebt, das ist wirklich eine Vorlesung. Also da steht vorne der Professor, es gibt keine PowerPoint-Folien, kein gar nichts und erzählt einfach die ganzen anderthalb Stunden und es werden eigentlich auch kaum Zwischenfragen gestellt, es gibt kein Skript, alle schreiben ganz fleißig mit. Das ist natürlich ganz schwierig für die Erasmus-Studenten in den ersten Tagen irgendwie überhaupt mitzubekommen, worum es geht. Das ist dann auch so, wie das Originalwort Vorlesung gemeint war. Ich glaube, es früher war es wirklich eine Vorlesung, weil es wenig Bücher gab und hat quasi mein Professor was erzählt und alle haben mitgeschrieben, damit das Wissen sich verbreitet hat. Genau, so, in Frankreich. So das wird das in Frankreich sehr traditionsbewusst weitergeführt, genau. Ja, also sie haben noch nicht quasi kopieren gelernt, sozusagen. Genau, sozusagen. Also auch die Seminare waren so aufgebaut. Es gibt keine Referate oder so. Also jedenfalls gab es das in Rennes nicht. Wie fandst du das? Also ich habe halt am Anfang, dadurch, dass meine Französischkenntnisse doch sehr schlecht waren, also einfach sehr darunter gelitten, weil ich ja nicht mal mitbekommen habe, worum es eigentlich geht. Und ich habe ziemlich lange gebraucht dadurch, um mich in den Stoff einzufinden. Also weil man ja nicht mal irgendwie ein Schlagwort hat, zu dem man dann irgendwie mal nachlesen konnte oder so. Aber wenn man sich dann so ein bisschen eingefunden hat, denke ich, geht es. Es ist halt anstrengend. Man muss deutlich konzentrierter während der ganzen Zeit bleiben. Es ist ja dann wirklich 90 Minuten hoch konzentriert dabei sein. Ja, und dann, sag mal, wenn du Prüfungen ablegen musst am Ende, musstest du eine Klausur schreiben, war das irgendwie, also gab es so eine Art Rücksichtnahme für Erasmus-Studenten, weil die kein Französisch konnten, oder musst du alles auf Französisch machen und wurde es genauso bewertet? Das ging auch ein bisschen durcheinander. Also ich habe eine schriftliche, eine Hausarbeit sozusagen abgegeben, das war super, da habe ich sehr viel Unterstützung bekommen. Da lief das so, dass ich schon dieselben Anforderungen hatte wie alle anderen, aber ich konnte meine Arbeit früher abgeben. Und er hat sie mir nochmal korrigiert zurückgegeben und ich habe sie dann nochmal in einer endgültigen Fassung abgegeben. Damit halt die ganzen sprachlichen Fehler doch draußen sind und so. Und dann ist sie nur inhaltlich von ihm bewertet worden sozusagen. Bei der Klausur, die ich geschrieben habe, lief es deutlich unorganisierter, weil mir da gesagt worden ist, ich könnte die Klausur ganz regulär mitschreiben und könnte dann einfach ein Übersetzungsbuch mit benutzen. Und in der Klausur selber wusste dann aber die Professorin gar nichts davon. Sie wusste auch gar nicht, dass ich Erasmus-Studentin bin und meinte dann, nein, ich darf keine Hilfsmittel benutzen. Ich habe bis heute auch noch nicht die Note von der Klausur. Ich glaube, die ist nicht so gut ausgefallen, muss ich sagen. Wahrscheinlich, naja, wer weiß. Okay, ja, soviel erstmal von dir. Ich wollte nochmal jetzt Nolwenn fragen. Bei dir ist genau andersrum. Du bist von Paris nach Deutschland gekommen. Ja. Warum hast du dich für Deutschland entschieden? Also für diese, also um meinen Studiengang zu machen, sollte ich eine Prüfung machen. Also ich wollte Jura studieren, aber nicht nur Jura, weil das ist nicht so gut. Es gibt so viele Leute, die in Frankreich Jura studieren, aber man muss sich ein bisschen unterscheiden. Und also ich wollte Jura mit einer Sprache machen und also ich habe Deutsch als Schwerpunkt ins Gymnasium gewählt. Also es war nur eine Art, also mit Deutsch weiterzugehen. Also ich mag Deutsch reden und Deutsch zu reden. Also es war cool für mich. Es ging ja um die Sprache vor allem. Du wolltest die Sprache weiter. Ja, pflegen. Also das war wirklich eine tolle Möglichkeit, Deutsch weiterzugehen und auch deutsches Recht zu entdecken mit französisches Recht. Also super für mich. Wie ist es sonst in Frankreich? Ist Deutschland beliebt als Land zum Erasmus machen? Also ich habe etwas gelesen, dass das ist die dritte, wie sagt man, Destination? Das dritte Zielland? Ja, genau, nach England und Spanien. Also mit dieser Feststellung kann man ja sagen, aber am meisten, wenn ich sage, dass ich nach Deutschland fahre, sagen die Leute, was machst du dort? Also sie sehen nicht Deutschland als ein Land, der, also es gibt nicht zu viel Sonne oder weiß ich nicht. Und das ist nur wegen das. Aber sonst wissen sie, das ist eine super Möglichkeit, im Ausland zu leben. Also. Und wie war das auch bei dir? Hast du ein Jahr vorher dich darum kümmern müssen oder ging das schneller oder langsamer? Oh nee, also alles ist schon bereitet für uns. Wir müssen, also die Verwaltung meiner Uni sagt uns, sie müssen diese Papiere ausfüllen, diese Formulare, sie schicken uns Mails, um uns zu warnen. wir haben es und dann nicht alles gemacht. Also es war wirklich nicht zu schwierig. Aber das ist ein integriertes Studiengang. Also die Verwaltung ist wirklich gewöhnt, mit diesen Sachen zu behandeln. Also ja, aber das war wirklich leicht für uns. Wirklich. Also stand quasi schon von vornherein fest, dass irgendwann du nach Deutschland gehen wirst im Studium? Also wir müssen mit diesem Studiengang nach Potsdam fahren. Also ich konnte keine andere Stadt wählen. Also ich konnte auch Erasmus machen, weil ich es ist ein bisschen unterschiedlich, unsere Stipendium ja. ist ein bisschen unterschiedlich. Also die Rahmen sind und die Bedingungen sind ein bisschen strenger als mit Erasmus, aber ja, mit Erasmus konnte ich nach irgendwelche Stadt fahren, es hätte kein Problem gewesen. Okay. Dann erzähl, wie war das am ersten Tag, als du nach Potsdam gekommen bist? Also ein bisschen wie Rebecca, also ich hatte alle meine Sachen mit mir. Also ich habe den Nahtzug von Paris bis Berlin genommen, also das war ziemlich cool, weil ich konnte wirklich viele Sachen mitbringen. Aber das war wirklich schwer, alles zu tragen. Und dann, also meine Tandempartnerin konnte mich nicht abholen, also ich bin allein nach Potsdam gefahren mit einer Freundin. Und also wir haben unsere Papiere im Hauptbahnhof abgeholt, also für die Einschreibung und so weiter. Und auch die Schlüssel, unsere WG, also Zimmer im WG, genommen. Und dann sind wir bis Studentenwohnheime gefahren. Aber ich dachte auch, dass es, also in Frankreich sind die Studentendörfer sehr schlimm, also wie Rebecca schon gesagt hat. Und ich dachte, dass ich auch nur ein Zimmer in einem Flur mit vielleicht 20 Leute pro also im ganzen Flur und mit nur einer Küche und nur mit einem Badezimmer. Und das war so toll, als ich mein Zimmer gesehen habe. Also, wo hast du gewohnt? Also am Anfang in Babelsberg. Also im Park ja. Und also ich hatte ein ziemlich großes Zimmer mit einer tolle Küche, ein Badezimmer, also das war wirklich wow, unglaublich, ich war wirklich erstaunt. Ich habe gehört, dass in Park Babelsberg immer sehr viele Erasmus-Studenten wohnen. Ja, also viele Franzosen, dann viele Polen und dann die anderen, war ja ziemlich viel. Und dann trifft man aber wenig Deutsche, oder wie ist das? Nur ein bisschen, also ja, es gibt noch ein paar, aber nicht so viel. Okay. Am meisten Franzosen. Wie hast du dann eigentlich in der ersten Zeit, hast du dann schon Deutsche auch kennengelernt? Oder war das, hast du dann eher Franzosen oder Polen kennengelernt, andere Erasmus-Studenten? Also am Anfang, also es gab auch viele Freundinnen, die mit mir in Frankreich waren und die auch mit mir gefahren sind. Also am Anfang war ich viel mit meinen französischen Freundinnen. Und ja, also wir sind am meisten zusammengeblieben, aber dann habe ich auch also am meisten Deutsche kennengelernt, nicht so viele Erasmus-Studenten. Also es war gar nicht so schwer, Deutsche kennenzulernen, weil das heißt, man hört oft, dass es schwer ist. Nö, also wenn man sich Mühe gibt, Leute kennenzulernen, gibt es nicht so viele Probleme. Also ich denke, dass es leichter hier in Deutschland ist als in Frankreich zum Beispiel. Also, ich finde, dass die Leute hier ein bisschen mehr offen sind. Also vielleicht findest du nicht, aber ja. Findest du, ja? Das ist ja interessant. Ja, so meiner Meinung nach, aber vielleicht. Und dann an der Uni, lief das anders ab als in Frankreich? Waren die Kurse anders? Oder? Also ja. Erzähl. Also zum Beispiel sind die Hörsäle wirklich kleiner als in Frankreich. Zum Beispiel im Jura können wir 700 im gleichen Hörsaal sein. Also wir sind wirklich so viel, aber hier sind die Hörsäle wirklich kleiner. Also man muss mit der Lehrer, also mit der Professorin sich unterhalten. Also ich meine, man muss teilnehmen, man muss, es gibt auch ja Material, um die Vorlesung zu finden, was es nicht in Frankreich gibt. Also ja, was alles Rebecca gesagt hat, gibt es nicht in Frankreich. Und war das dann schwieriger für dich, damit zurechtzukommen, dass du eben auch Fragen stellen musstest oder kommunizieren musstest mit den Frauen? Habe ich nicht gesagt. So nicht. Also einmal hat mir ein Professor gefragt, also es war wirklich eine sehr leichte Frage, aber ich hatte nicht zugehört und ich war müde, hatte keine Lust teilzunehmen. Er hat mir gesagt, aber sind Sie sicher, dass Sie Jurastudentin sind? Also, oder sei. Und also, ich habe ihm Nein gesagt, aber also, ich konnte, es war wirklich schwer, wirklich gut zu hören, also, ja. Also, hat es dir dann doch nicht so gut gefallen, dass das System hier anders ist? Also, Nein, das war wirklich kein Problem, aber man kann sich sehr klein machen, damit der Professor uns nicht sieht, aber nö, das war nicht so schlimm. Also eigentlich ist dir schon aber lieber, dass du in einer Vorlesung passiv sein kannst, mitschreiben musst? Ja, weil in Frankreich sind wir wirklich ganz passiv. Das gefällt dir besser? Also ja. Ja, aber ich habe wirklich Probleme, ich habe wirklich Schwierigkeiten, mir zu konzentrieren. Also mit deutsches Recht kann ich manchmal nicht von der Unterricht hören, also zu hören, weil ich weiß nicht, ich kann wirklich sehr gut verstehen, wenn ich gut höre, aber aber nee, man kann auch passiv, also ziemlich passiv sein in Deutschland, das ist schon okay. Hast du ein Referat gehalten? Nee, ja, hoffentlich, also glücklicherweise. Hast du quasi bewusst umgangen, dass du keins halten musst, oder? Du wolltest keins halten, auch. Oh. Also wir haben uns, also die Professoren haben uns nicht gefragt, nach einem Referat zu machen, also das war super. Okay. Glücklicherweise. Ja, gab es irgendwas, was dich überrascht hat an Deutschland? Ja, also das ist doof, aber die Busfahrer. Sie sind nicht immer sehr nett, also in Frankreich bin ich angewöhnt, immer Hallo zu sagen und ich mache es also gleich hier und kriege keine Antwort, also ich muss mir immer sagen, nein, du musst das nicht mehr sagen. Ja. Zum Beispiel, dass Berlin wirklich groß ist, das hatte ich nicht gedacht oder ja, also ich habe ziemlich viele verschiedene Sachen entdeckt, die nicht gleich als in Frankreich waren. Weil ich hatte zum Beispiel keine Erfahrung von der Leben im Studentenwohnheim. Also ich wohnte auch nicht im Studentenwohnheim in Frankreich. Also das war wirklich ganz neu, als ob ich in Frankreich wäre. Auch. Weil du kommst auch aus Paris und warst bei deinen Eltern gewohnt. Ja, wie die meisten Franzosen. Also. Das habe ich auch gehört, dass es typisch ist, dass man dort länger bei der Familie wohnt. Ja, weil also es ist wirklich schwer, also einen Platz im Studentenwohnheim zu kriegen. Und es gibt nicht genug Studentenwohnheime. Also ja, die meisten bleiben zu Hause und ja. Aber obwohl man dieses KAF kriegt, ne? Das ist dieses Stipp, diesen Zuschuss für die Wohnung. Die Miete sind trotzdem so teuer in Paris, dass wenn man in einem WG wohnt, ist das ziemlich okay. Also es ist 300 Euro pro Monat. Das ist APL oder? Das weiß ich nicht. Also ich weiß, wir hatten noch ein anderes Wohnheim bei uns. Da hat man eine eigene kleine Toilette, eine winzig kleine Dusche in seinem Zimmer gehabt und auch einen eigenen Kühlschrank. Und die haben, glaube ich, ohne Kaff, ohne Scheiß 380 Euro gezahlt im Monat oder so dafür. Das haut dann natürlich schon rein. Ja, aber in Paris ist es wirklich schwer, eigene Wohnung zu finden und dann. Ich habe es mal gehört, es gibt so eine Aktion von Studenten gegen diese Wohnungsnot, dass sie, wenn eine Wohnungsbesichtigung ist, dann kommen sie zu 30 Leuten in die Wohnung und machen eine Party. Heißt das irgendwie Jeudi Noir oder so? Kann das sein? Ich habe es mal gelesen. Nee, also ich kenne die Namen nicht, aber ich habe schon ein bisschen gehört, aber ich weiß nicht so viel darüber, leider nicht. Okay. Wie ist es sonst mit den Kosten in Frankreich? Zahlst du da mehr an Lebenshaltung, an Essen oder weniger oder wie? Ich finde, ich weiß nicht, du kannst ja vielleicht gleich sagen, wie du das erlebt hast, aber mir ist vor allem aufgefallen, ich finde es sehr auffällig in den unteren Preisklassen. Also mir ist immer sehr aufgefallen, alles was bei uns, so sage ich mal 1 Euro oder 2 Euro kostet, kostet in Frankreich eben 5 Euro. Das sind natürlich immer die Dinge, die besonders wehtun, weil du findest, es ist doppelt so teuer. Aber wenn ich mir eine Hose kaufe, dann zahle ich da auch 25, 30 Euro. Da finde ich, nimmt es sich wieder weniger. Also ich habe so den Eindruck gehabt, je teurer es wird, desto ähnlicher sind die Preise. Aber ein Liter Milch eben 1,10 Euro anstatt eben wie hier 59 Cent, das macht dann eben schon einen Unterschied. Und das sind aber eben auch die Dinge, die man häufig kauft, wo man es doch ganz deutlich merkt. Also die Kleinigkeiten. Oder ich weiß noch, weil du sie gefragt hast, was sie überrascht hat. Ich kann zum Beispiel ganz klar sagen, ich war wirklich schockiert über die Preise für Papier in Frankreich. Ja, ja. Dafür, dass sie so viel mitschreiben, das ist ja der Wahnsinn. Du zahlst ja für einen Blog, du weiß nicht, 80 Seiten, 4,50 Euro, 5 Euro. Und da wird dir natürlich echt anders, wenn du dann davor stehst als Deutscher und du denkst, hey, da hast du jetzt, weiß ich nicht, 1,20 in einem Supermarkt gezahlt oder so. Und das ist echt das Günstigste. Also du kannst für ein Block Papier auch gerne 8 Euro da zahlen. Mhm. Also vielleicht, weil das Papier dann so, damit es so wertvoll ist, ne? Wenn man es so schätzt. Ich weiß es nicht. Vielleicht liegt es daran. Ich finde halt, man merkt es vor allem an den unteren Preisen. Also ich glaube, was unter einem Euro habe ich, glaube ich, nie was in Frankreich gekauft. Nee, das glaube ich gar nicht. Existiert nicht. Das heißt, du hast auch ein bisschen mehr Geld gebraucht, um das zu finanzieren? Deinen Aufenthalt? Hast du da BAföG bekommen oder hast du gearbeitet? Genau, nein. Ich habe vor allem, wie auch jetzt, die Unterstützung von meinem Vater vor allem bekommen. Meine Eltern sind geschieden, mein Vater ist unterhaltspflichtig und meine Mutter gibt den gesamten Unterhalt an mich ab. So dass ich davon immer noch, dadurch, dass meine Miete war, also günstig war, doch noch gut leben konnte. Wäre die Miete teurer gewesen, weiß ich nicht, hätte ich wahrscheinlich mein gesamtes Erspartes einfach aufbrauchen müssen für die Zeit da. So konnte ich ein bisschen was von meinem Angesparten, aber viel von den laufenden Kosten durch den Unterhalt decken. Und bei dir, gibt es ein Stipendium in Frankreich? Oder? Also ja, ich habe ein Stipendium von der Deutsch-Französischen Hochschule, also... Es ist bestimmt für integrierte Studiengänge wie meine, also die Studiengänge, wo man Deutsch und Französisch lernt, also wie es zum Beispiel Ökonomie oder Recht zum Beispiel. Und ja, also die ist ziemlich gut und ich kann hier meine Miete bezahlen und auch meine Studentengebühren. Und auch, ja, also das ist wirklich genug. Also, und ja, die Preise sind nicht so teuer als in Frankreich. Ich war auch eher ziemlich überrascht, das zu bemerken. Das ist toll. Okay. Ja, eine Frage wollte ich noch stellen. Ist es wahr, dass die Franzosen nicht so gut Englisch sprechen, dass du wirklich mal Französisch sprechen musst? Und dass du wirklich eigentlich... Also da sind die Erfahrungen ganz unterschiedlich gewesen. Meine persönliche Erfahrung war aber doch so, dass die Franzosen vor allem ungern Englisch sprechen. Und ich habe bessere Erfahrungen damit gemacht, mit älteren Menschen Englisch zu sprechen. Ich habe den Eindruck, dass die Englischausbildung an der Schule nicht besonders gut ist und viele sich selber während ihres Berufslebens weiterbilden und damit so Leute ab 40, 50 deutlich besser Englisch sprechen als Studenten. Das war nicht so, obwohl ja zugegebenermaßen alle sehr ungern Englisch sprechen. Also wenn sie merken, dass man ein bisschen was kann, versuchen sie einem schon so weiterzuhelfen. Das machen sie dann immer dafür sehr gut und sehr geduldig, fand ich. Mhm. Das ist aber immer diese wichtige Mischung, dass man einerseits natürlich, wenn es sein muss, auch Englisch reden kann, aber dann, wenn man eigentlich Französisch lernen will oder die Fremdsprache lernen will, dann Leute auch mit einem reden auf der Fremdsprache. Also ich glaube, viele Leute in Deutschland, die sind oft eher ernüchtert, viele Ausländer, dass sie dann überhaupt nicht Deutsch reden können, weil immer alle auf Englisch antworten. Wie war das bei dir vielleicht kurz? Konntest du auch viel Deutsch reden in Deutschland? Oder? Ja, ziemlich viel, ja. Dir wird nicht sofort Englisch angeboten, oder? Also, aber manchmal, also zum Beispiel in Bars oder Restaurants, wenn wir also ein bisschen Zeit nehmen, um die Speise zu bestellen, fragen sie uns auf Englisch, aber am meisten, das war okay. Ich konnte auf Deutsch reden. Ja. Also, und kannst es ja jetzt auch recht fließend am Ende. Wie bitte? Hast es auch jetzt sehr gut gelernt am Ende. Ja, ja, aber ja, das war... Aber die Leute haben auch bemerkt, dass ich... Also ich rede nicht so gut Deutsch, aber ich konnte es ziemlich fließen und ziemlich... Also ich konnte fast alles verstehen. Also sie konnten dann mit mir auf Deutsch reden. Also. Konntest du es am Ende auch gut, das Französisch? Hast du es viel gut gelernt? Ja, also dadurch, dass natürlich eben die Vorlesungen eine ziemlich große Herausforderung waren und was ich immer noch sagen wollte, dass als wir unter den Erasmus-Studenten auch nur Französisch gesprochen haben, das kam vor allem daher, das hört man ja häufig, dass die Erasmus-Studenten untereinander dann viel Englisch reden, was einem wirklich viel Gelegenheit nimmt, irgendwie auch Französisch zu sprechen oder die Landessprache zu sprechen. Das war bei uns nicht so, weil ich sehr viel gerade zu Anfang mit den Spaniern und den Italienern gemacht habe und die können gar kein Englisch sprechen. Und damit mussten wir alle Französisch sprechen, weil die sonst immer nichts verstanden haben. Das war aber allen ganz recht. Also ich glaube, ich hatte auch wirklich das Glück, in einer Gruppe zu sein, der es sehr wichtig war, dass alle untereinander Französisch gesprochen haben. Also habe ich doch sehr viel Französisch gelernt, auf jeden Fall. Ich würde sagen, ja, schade, dass mein Aufenthalt dann doch nur so kurz war. Das Semester ist deutlich kürzer in Frankreich. War nur September, Oktober, November, Dezember. 4 Monate war ich nur in Frankreich. Und ich würde sagen, zum Ende hin war ich so gut, dass ich, jetzt kann ich mich unterhalten, jetzt kann ich dem Unterricht folgen, jetzt kann ich mir Filme anschauen. Und das war dann leider gerade die Zeit, wo ich schon wieder gehen musste. Deswegen versuche ich jetzt so viel Englisch, Französisch irgendwie zu lesen, in Filmen zu hören. Konntest und wolltest du nicht verlängern, ne? Das ging nicht, weil ich ein Praktikum hatte. Ich hatte bereits einen Praktikumsvertrag unterschrieben. Für einen Monat später. Ich war dann nur 4 Wochen in Berlin und habe dann ein Praktikum in Hamburg angetreten. Okay, ja. Eigentlich schade, ne? Sozusagen. Ja, also ich habe auch oft gehört, dass man, glaube ich, lieber schon ein Jahr bleiben sollte. Ging es dir genauso, dass du schon lieber, also froh warst, ein ganzes Jahr in Deutschland zu bleiben? Ja, also am Anfang habe ich mir die Frage gestellt, ob ich, ob ich ein Jahr nach meinem ersten Jahr bleiben wollte. Also, aber ich bin trotzdem zurück nach Frankreich gefahren, weil ich dachte, dass es wirklich wichtig war, dieses französische Recht in Frankreich zu machen, weil man beginnt sich zu spezialisieren im Master 1. Also es wäre besser für mich, in Frankreich zu studieren, aber es hat nicht sehr gut geläuft. Also vielleicht war es nicht die richtige Entscheidung. Vielleicht wäre es besser gewesen, ein Jahr länger zu bleiben, aber... Ja. Aber dafür bist du jetzt wieder hier und machst jetzt quasi dein... Ja, ich mache mein zweites Master 1 hier. Und ja. Das ist euch auch noch eine spannende Sache. Hatten wir vorher schon uns unterhalten. Man kriegt in Frankreich einen Masterplatz, kann der Master anfangen, aber mitten nach dem ersten Jahr, also mitten im Master, wird nochmal geguckt, ob man weitermachen darf, ne? Das ist eine Auswahl, also... Sie sind für den Master 2 nehmen sie die Leute, die die besten Noten haben. Und man muss wirklich gut sein, um einen Platz zu kriegen. Also, ja. Und die anderen müssen dann wiederholen das erste Jahr? Also oder? Ja, wiederholen. Oder man muss immer für mehrere Master 2 sich bewerben, um sicher zu sein, einen Platz zu kriegen. Ja. Aber ja, oder ich habe eine Freundin, die auch in Rennes studiert. Und sie musste ihre Master 1 wiederholen, weil sie hatte keinen Platz im Master 2 gekriegt. Ja. Das ist schade. Das ist natürlich schon ein bisschen fies eigentlich. Ja, das ja. ist wirklich anstrengend. Okay, ja, wir sind fast am Ende. Habt ihr noch vielleicht so einen abschließenden Gedanken, irgendwas, was euch wichtig ist, was ihr mitgenommen habt aus dem Erasmus? Oder auch nicht? Würdet ihr es nochmal machen? Ja. Also ich würde sofort nochmal, ich möchte auch nochmal ins Ausland gehen, ist auch nochmal geplant bei mir. Ich finde wohin dann? Auch französischsprachig, aber vielleicht ein Überseedepartement von Frankreich, vielleicht nach Martinique oder Guadeloupe. Mhm. Das ist jetzt im Moment so meine Idee, mal gucken, ob was daraus wird. Ich möchte das auf jeden Fall wieder machen. Ich finde, das war eine wahnsinnig tolle Erfahrung. Ich habe so viele nette Leute kennengelernt von... überall auf der ganzen Welt, wenn vielleicht auch nicht ganz so viele Franzosen, denn das stimmt, die Franzosen sind ein bisschen zurückhaltend, was das Kennenlernen neuer Leute angeht. Ja. Aber ich habe auch sehr, sehr nette Franzosen kennengelernt, die mich sehr offen und sehr warmherzig empfangen haben. Ich habe so viele tolle Leute aus Polen kennengelernt, aus Spanien, aus Italien, aus Großbritannien, aus Amerika, aus Ägypten, aus China. Es war einfach total toll. Ich habe wahnsinnig tolle Erfahrungen gemacht. Ich habe wunderbar interessante Gespräche geführt. Ich hatte das Gefühl, hier prallen mal ein paar Kulturen aufeinander und es werden heiße Diskussionen geführt und trotzdem macht es immer wieder Spaß. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Gedanke, glaube ich, dass Erasmus machen heißt gar nicht unbedingt das Land kennt oder nicht nur das Land kennenlernen, wo man ist, sondern vor allem auch die anderen Erasmus-Studenten kennenlernen. Also ja, sollte man unbedingt machen. Kann ich man tut es auch automatisch, glaube ich, nicht. Also kann ich wirklich nur weiterempfehlen, weil ich wirklich das Gefühl hatte, ich habe nicht nur Frankreich kennengelernt, ich habe eben auch ganz, ganz viele andere Länder kennengelernt. Einfach dadurch, dass ich auch im Studentenwohnheim gewohnt habe und wirklich 2 Stockwerke über mir 2 Ägypter gewohnt haben und 1 Stockwerk unter mir 3 Spanier und man hat so viel zusammen gemacht dann am Ende doch und das fand ich echt super. Ich fand es war eine ganz, ganz tolle Erfahrung und Französisch habe ich irgendwie so nebenbei dann noch gelernt. Das war echt super. Und du auch? Du würdest es auch nochmal machen? Ja, ja. Du machst es ja gerade nochmal? Ja, genau. Und mindestens einem Jahr, also vielleicht noch einem Jahr nächstes Jahr. Also ja, man muss es wirklich machen, also man lernt viele Leute kennen. Man kann viele Sachen entdecken, man kann eine Ja, das, und man kann seine Sprache verbessern und ja, das ist wirklich eine tolle Erfahrung. Und, ja. Genau, und wenn ihr auch Erasmus-Studenten in Deutschland kennenlernen wollt, dann könnt ihr euch immer an eure lokalen Sektionen von ISN wenden. Das sind nämlich ja, lokale Vereine an den Unis, die machen halt Kulturveranstaltungen, auch die Willkommensparty in Potsdam. Mhm. Du warst wieder dabei noch dieses Jahr, oder? Ja. Genau. Auf jeden Fall. Hat dir gefallen? Ja, so genau. Immer. Aber ich weiß nicht, wenn es solche Initiative in französische Uni gibt. Also ich war wirklich überrascht, das zu bemerken. Es gibt wirklich viele Veranstaltungen für Ausländer, aber ich bin nicht sicher, dass in Frankreich die Unis solche Initiative. Also ich habe nochmal nachgeguckt, das heißt irgendwie Erasmus Student Network, ESN, und die sind europaweit organisiert. Ja. Und, aber auch in Deutschland sind sie nur in einigen Städten, also ich glaube in 20 deutschen Städten gibt es davon Sektionen. Jedenfalls gibt es da immer Veranstaltungen, Partys und Ausflüge, und da können quasi die Deutschen auch die Erasmus-Studenten kennenlernen, die gerade in der Stadt sind, also da studieren. Deswegen, wenn ihr eure lokale ISN-Sektion finden wollt, in Potsdam ist es die LEI, www.lei-potsdam.de. Und sonst in euren anderen Städten, wenn ihr uns von woanders zuhört, findet ihr die lokalen Sektionen auf ISN, also esngermany.org. Schaut mal nach, wenn ihr euch dafür interessiert. Und das war's. Die dritte Sendung ist jetzt rum. Wenn ihr selber mal mitmachen wollt, schreibt mir eine E-Mail an erasmuscast@gmail.com. Und ihr könnt auch auf der Homepage, wo auch die aktuelle Sendung immer ist, die Homepage ist erasmuscast.wordpress.com, könnt ihr auch immer abstimmen, was das nächste Land werden soll, über das wir reden. Ich glaube, jetzt haben wir alles abgearbeitet, was vorne lag. Wir hatten Polen und Frankreich, das waren so die Top 2. Und ja, jetzt mal sehen, wer quasi der nächste Gast wird. Schreibt mir, wie gesagt, eine E-Mail. Das war's. Und vielen Dank fürs Zuhören. Danke an euch. Danke. Vielen Dank. Und bis zur nächsten Sendung.